Damals wie heute ziemlich schräg. Aus dem Jahr 1969, TN Symphony mit dem Stück Maybe My Mind. In der zweiten Soundcheck-Stunde nach den Nachrichten möchte ich die Harvest-Geschichte bis in die frühen 80er weiterverfolgen. Wir hören jetzt noch Pete Brown und Pip Locto mit Things